manche Leute werden erstaunt, mit wie wenig man zurechtkommt. Und wenn man das erstmal akzeptiert hat, dann ist eigentlich auch der Frust weg. Das ist ein Leben, das definitiv nicht nur durch andere, definitiv auch durch mein Zutun eben total verbaut ist. Du hängst trotzdem an deiner Vergangenheit. Du kannst nicht einfach sagen, ist nicht, war niemals, gibt's nicht. Jetzt ist 100 doch schon eine Sache, die sich lohnt. Da hätte ich doch niemals mit der Sauferei nicht gedacht, dass ich überhaupt die 50 erreiche. Da tut das weh. Ich habe ein Kind. Ich hatte mal einen Mann. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Unter Null. Leben auf der Straße. Ein Feature von Jan Tengeler. Der Dachverband der Wohnungslosenhilfe sieht einen drastischen Anstieg der Wohnungslosigkeit in Deutschland. 2012 waren fast 300.000 Menschen ohne Wohnung, 15% mehr als 2010. In Deutschland gibt es keine bundeseinheitliche Wohnungsnotfallberichterstattung auf gesetzlicher Grundlage. Solange dieser Missstand besteht, muss der Verband Schätzungen vornehmen. Er prognostiziert in den nächsten 3 Jahren einen weiteren Anstieg auf bis zu 380.000 wohnungslose Menschen. Aus einer Pressemeldung vom August 2013. Erstens, warum man auf der Straße landet. Das war auch keine bewusste Entscheidung. Das hat sich halt nur so ergeben. Weil, wie gesagt, ich war einfach mit der Situation damals, Zwangsräumung stand an, ich war einfach überfordert mit der Situation. Also eines Tages kam ich dann wieder und das Schloss in der Wohnung war ausgetauscht. Ja, was bleibt mir anderes übrig? Ne? Anselm wohnt unter einer Autobahnbrücke. Über ihm donnert der Verkehr. Keine Sekunde Ruhe. Das würde mich wahnsinnig machen. Ganz abgesehen davon, dass es kalt ist. Dass es kein Wasser zum Waschen in der Nähe gibt. Keine Dusche, keine Toilette. Und dauernd gehen Leute an einem vorbei und glotzen. Oder schauen durch einen durch. Oder drehen sich betont uninteressiert weg. Aber Anselm sitzt stoisch auf einer Kiste. Kräftig, breitschultrig, Rauschebart, graumeliertes Haar, Bundeswehrparker. Ich habe keine Ahnung, wie groß er ist. Ich habe ihn nie stehen sehen. Um ihn herum sein Hausstand. Decken, ein kleiner Kocher, ein paar Bücher, ein Radio und sein Fahrrad mit Anhänger. Als es ihn rauskatapultierte aus dem normalen Leben, vor 20 Jahren, war er Anfang 30. Vorher lief das eigentlich alles ziemlich gut bei mir. Ich war 12 Jahre bei der Bundeswehr. Das war Stellenabbau etc., so, was Sie da so alles gemacht haben? Nee, das ist ja, bei der Bundeswehr kann man, wenn man Zeitsoldat ist, maximal 12 Jahre. Und danach muss man beantragen, Berufssoldat. Das kann man dreimal, kann man das beantragen. Und das haben sie mir dreimal abgelehnt. Warum? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber dann ging es auf einmal Schlag auf Schlag und da war ich auch ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation, habe ich gesagt, ach, scheiß drauf, jetzt weg. Bin ich halt raus auf die Straße gegangen. Scheiß drauf, ich bin jetzt weg. Leck mich, ihr könnt mich mal. Das war's dann. Das sind Sätze, die ich häufiger hören werde von Menschen, die ihr Leben auf der Straße verbringen. Dann war ich auch überfordert, dagegen seltener. Anselm versucht sich irgendwie zurechtzufinden, sammelt Flaschen. Vom Amt holt er sich 384 Euro im Monat, Hartz IV, bar auf die Hand. Gegenleistung? Keine. Wenn man keinen festen Wohnsitz hat, dann ist man nicht vermittelbar. Das sind die Leute, die in der Wohnung, die werden dann hier hingeschickt, da hingeschickt und so. Aber für Obdachlose nicht. Die sind nicht vermittelbar. Mit 12 hatte meine Schwester Konfirmation, die hat mich gefragt, was ich saufen will, habe ich gesagt, ich will eine Flasche Apfelkorn. Habe ich auch gekriegt. Axel ist Mitte 40. Seine große Brille sitzt schief. Die Gläser sind dick, vielleicht schielt er auch ein bisschen. Ich kann es nicht genau sagen, er weicht meinem Blick aus. Viele Falten hat er noch nicht, etwas Jugendliches hält sich in seinem Gesicht. Ich lerne ihn im Hause eines pensionierten Pfarrers kennen. Axel ist sein alter Schützling, heute hat er ihn zum Essen eingeladen. Und so kann mir Axel seine Lebensgeschichte erzählen, in Ruhe, in Wärme. Ihm fällt das Erzählen erstmal nicht so leicht. Unruhig rutscht er auf seinem Stuhl hin und her. Draußen schneit es. Also, warum haben seine Eltern nichts gegen die Sauferei unternommen? Weil ich nicht mehr auf Erwachsene gehört habe, weil ich als Kind missbraucht wurde. Und ich halt da konnte mir keiner mehr was sagen, also jedenfalls kein Erwachsener mehr. Naja, dann habe ich halt Schule beendet, nach 11 Schuljahren. Ich habe 2-mal die 9. gemacht. Und dann halt habe ich erstmal nur so rumgejobbt, so nebenbei, weil ich überhaupt keinen Plan hatte, was ich machen wollte. Dann irgendwann habe ich angefangen, eine Lehre als Stahlbetonbauer zu machen, aber das war auch nichts für mich. Dann bin ich irgendwann zur Zeitarbeitsfirma gegangen, ja, und dann Arbeit verloren, Freundin weg, Eltern weg. Und dann habe ich mir gesagt, na gut, Arsch geleckt. Dann verpiss dich aus Berlin, hast eh nichts mehr da, was dich halten kann. Und bin dann mit dem Fahrrad aus Berlin raus. Dann war ich mal auf dem Sozi, also auf dem Sozialamt noch. Und hab denen gesagt, ja, ich will von vorne anfangen, komplett von vorne. Und dann meinte die Dame auf dem Sozialamt nur zu mir, ja, hier haben sie eine Fahrkarte, fahren sie wieder nach Berlin. Wir brauchen hier nicht noch mehr Penner. Ja, es war eine gute Aussage. Hab ich mir gedacht, ja gut, nett von denen. Schönes Gespräch, vielen Dank, ihr könnt mich mal. Das sind Kleinigkeiten, wo sich summieren immer mehr und dann kommt irgendwann der große Hammer. Er klaut schon mit 16 Jahren LKW. 35 Jahre ist es her, seit Manfred seinen ersten Lastwagen klaute. Ich treffe ihn in der Küche eines Gemeindezentrums, in dem er regelmäßig hilft. In einem Nachbarzimmer ein Kindergarten, im anderen eine Kleiderkammer für Obdachlose wie ihn. Er ist klein und schlank, scheint körperlich fit zu sein, wirkt zäh. Aufrechter Gang, aufrechte Haltung, aber dabei entspannt. Nicht besonders gepflegt, aber längst nicht so abgerissen wie einige seiner Kollegen. Eigentlich sieht er ganz normal aus. Er erzählt gerne, reflektiert, freimütig. Ruhe strahlt er aus, etwas Gelassenes. Das war ja nur der erste. Es waren insgesamt 3 Stück. Den letzten habe ich sogar noch vor der Haustür stehen lassen. Beim letzten hat mein Vater die Polizisten erst gar nicht reingelassen. Untersuchungsbefehl, Sie sehen, der LKW steht da, Sachlage ist richtig, der liegt oben, der hat was getrunken, lassen Sie den. Das summierte sich immer mehr, weil irgendwann totale Prüfungsangst habe ich sowieso. Realschulabschluss, den habe ich noch gerade so geschafft, dann habe ich unter Tage gelernt, das habe ich gelernt. Unter Tage wird alles dicht gemacht. Wer ist heutzutage noch unter Tage beschäftigt? Schreiner, 3 Jahre gelernt, Prüfungsangst. Ja, dann nur noch als Hilfsarbeiter in Möbelfabriken gearbeitet. Dann ein Riesencrash, weil ich Idioten Betriebsrat eingerichtet hatte. Irgendwann wird man entlassen. Und das heißt, in so einem kleinen Flächenland wie Saarland, die kennen sich untereinander. Sie werden von keiner Fabrik mehr eingestellt. Ich habe dann einmal einen Job noch bekommen und das hat 3 Tage gedauert. Dann hat er eben einen Anruf bekommen, der und der ist das. Job wieder verloren, habe ich irgendwann gesagt, Hund ist tot, alles drumherum, geht sowieso im Bach runter, Straße. Die Diskussion um die rechtliche Bewertung der Bettelei ist mit der Beseitigung ihrer Strafbarkeit in den 70er Jahren bis heute nicht zur Ruhe gekommen. Der Bundesgesetzgeber hatte das Betteln damals nicht als Ordnungswidrigkeit qualifiziert. Das taten einige Städte mit ihren Bettelsatzungen. Seitdem polemisieren Befürworter und Gegner mit einer Vehemenz, die eine sachgerechte und rationale Debatte kaum noch zulässt. Aus der Zeitschrift Juristische Schulung, Februar 2000. Zweitens, das erste Mal betteln. An das erste Mal kann ich mich nicht mehr erinnern. Wahrscheinlich war ich so verheult, dass ich gar nichts verdient habe. Oder ich habe deshalb ganz viel verdient. Mein Sohn fing damit an. Er war 18, da habe ich ihn da sitzen sehen. Nach Hause kam er nicht mehr. Als mein Mann sich verpisst hat, habe ich mich einfach dazugesetzt. Melanie hockt vor einer Sparkasse und sieht aus wie eine Angestellte, die ihren Hosenanzug heute ausnahmsweise mal gegen Jeans und T-Shirt getauscht hat. Adrett, frisch, erschreckend normal. Sie ist sehr schlank, die dunkelblonden Haare trägt sie offen. Zwei tiefe Falten liegen um ihre Mundwinkel. Die grünen Augen fixieren mich abwehrend, aber auch neugierig und verwundert. Ich wundere mich auch. Die 40, 60 oder 80 Cent, die ich den Menschen in ihre Pappbecher werfe, bevor ich frage, ob ich mich zu ihnen setzen kann, fallen dieses Mal in eine gelb glänzende Milchkaffeetasse. Die Tasse wirkt. Melanie hat ein paar Euro eingesammelt. Und sie liest ja auch. Nicht Fantasy-Stories wie andere Bettler, auch keine Bibel. Melanie fängt sofort an, auf mich einzureden. Nach 10 Minuten finde ich eine Lücke in ihrem Redefluss, stelle mich kurz vor und frage, ob sie etwas gegen mein Mikrofon hat. Ja, sie hat was dagegen. Kein Mikrofon, kein echter Name. Ich soll mir halt merken, was sie zu sagen hat. Zum Amt gehe ich nicht mehr. Da bettle ich lieber weiter. Vor der Sparkasse gibt's immer was, manchmal sogar Scheine. Die Behörden beuten einen doch nur aus. Was ich da alles erlebt habe, da kannst du einen Roman drüber schreiben. Eines Tages verklage ich die Stadt. Das geht, das hat auch mein Anwalt gesagt. Also sitze ich hier und bereite mich darauf vor. Hier, seh mal, bürgerliches Gesetzbuch. Das erste Mal, wo ich das gemacht habe, das war Husum gewesen. Ein Jahr Husum. Und das war das erste Mal, wo ich wirklich Sitzung gemacht habe. Das heißt Betteln, Sitzung, weil man sich hinsetzt. Und wie war das? Lustig. Definitiv lustig. Weil ich hatte vor so einem Schneidergeschäft mich das erste Mal hingesetzt und die Frau kam am ersten Tag wirklich raus, brachte mir Brötchen und einen Kaffee vorbei. Nicht direkt hier weg oder sowas. Und die ist jeden Morgen mit ihrem Brötchen und Kaffee angekommen. Und das war dann sozusagen eigentlich eine bessere Erfahrung, als vielfach du einen Job gemacht hast vorher, oder? So, offensichtlich. Ja, doch, definitiv. Weil, wie gesagt, ich stehe auf und dann stehe ich eben auf. Das ist meine Entscheidung. Wenn ich zu wenig Geld habe, muss ich eben länger sitzen. Das ist aber halb zu wild. Man kommt auch mit wenig aus. Weil in der Kindergartenküche die Töpfe so laut klappern, geht Manfred mit mir vor die Tür. Da steht ein kleiner Rucksack, sein Rucksack. Alles, was er braucht, passt da rein. Du hast ein Wohnzimmer da drin, du hast ein Schlafzimmer, du hast sogar noch, wenn es Notfall ist, ein Gästezimmer. Deine Küche ist drin und dein Badezimmer. Also der Rucksack ist winzig eigentlich, der Rucksack. Ja, sicher. Der wiegt nichts. Soll ja auch nichts wiegen. Okay, aber was ist wirklich notwendig? Du brauchst einen optimalen Schlafsack. Okay. Gut. Kriegst du, wie gesagt, hier in der Kleiderkammer oder sonst. Es gibt genügend Stellen. Was brauchst du mehr? Wie gesagt, eine Isomatte brauchst du dazu. Eigentlich suchst du dir einen Platz aus, wo du in Ruhe schlafen kannst. Also kochen, vergiss das. Gasanindisch ein Lagerfeuer machen oder mit Gaskocher hier oder Benzinkocher, das ist Unsinn. Also heißt das, Küche kannst du schon wieder vergessen, Badezimmer brauchst du auf jeden Fall. Haare waschen. Der Albtraum. Ich habe wirklich Haare bis über den Arsch gehabt. Und jetzt mach das mal auf der Straße. Zahnbürste? Auch so eine komische Sache. Wenn sie da ist, ist sie da. Wie gesagt, Badezimmer, du brauchst Toilettenpapier, brauchst auf jeden Fall. Weil selbst wenn du Schnupfen hast, das ist nicht so endlos Tempo, finde ich in Ordnung, brauchst du auf jeden Fall. Was brauchst du? Wie gesagt, ein Stück Seife. Aber jetzt nochmal zurück zur Zahnbürste, ist doch wahnsinnig angenehm, sich mal die Zähne zu putzen. Oh, da gibt es Zahnstocher und ja, nee. Also auch Zahnpflege ist jetzt nicht so verbreitet unter Obdachlosen. Nö. Worauf könnte ich in Manfreds Lage verzichten? Auf Seife? Okay. Zahnbürste? Auf keinen Fall. Dass Klopapier wichtig ist, das leuchtet mir ein. Aber am wichtigsten, vielleicht das Einzige, was man wirklich braucht zum Überleben im kalten Deutschland, ist ein warmer Schlafsack. Das Schlimmste, was ich mal hatte, das war in Hamburg bei minus 23 Grad. In Hamburg ist immer Scheißwind. Also gefühlt ungefähr so an die minus 40. Ja, wie und dann? Trotzdem draußen geblieben? Draußen geblieben, damals noch mit Wiebke, mit meiner Freundin, Hund dabei. Morgens aufgestanden, für den Hund Wasser in die Schale einfüllen, genau wie man es eingefüllt hat. das Wasser war im Schlafsack drin, genau beim Einfüllen, na, wirklich granulat gefroren. Es war kalt. Also die Anfangszeit war schlimm für mich. Da musste ich mir also unbedingt einen Kopf zuballern, damit ich die Leute halbwegs angucken kann. Weil du eigentlich ein schlechtes Gewissen hattest, oder was? Ja, oder einfach, weil ich mich beschissen gefühlt habe, ja. Dass ich da sitze und mir das antun muss. Und dann mit der Zeit ging es aber. Und dann konnte ich mich auch mit den Leuten richtig unterhalten. Die du dann kanntest mittlerweile, oder die kannten dich? Ja, oder die mich wirklich gefragt haben, warum ich da sitze, oder wie das halt gekommen ist. Wenn wirklich, es gibt ja auch so Leute, die wirklich vernünftig fragen. Wenn natürlich Leute ankommen, ja, gehen Sie mal arbeiten, habe ich mir auch gedacht, ja, Arschloch, leck mich. Ja, weil die kennen die Vorgeschichte nicht, also sollen sie auch eigentlich Klappe halten. Klappe halten. Das können Obdachlose nun wirklich nicht ausstehen, wenn man versucht, sie zu belehren. Oder wenn man ihnen ihre beschissene Lage unter die Nase reibt. Andauernd kommt einer, der so drauf ist, sagt Axel. Die Grünen machen sich für die Einrichtung von Räumen stark, in denen sich obdachlose Alkoholiker zwanglos aufhalten können. Vor allem in der wärmeren Jahreszeit versammeln sich auch Obdachlose in der Innenstadt gerne in größeren Gruppen, um gemeinsam zu trinken. Dies führt regelmäßig zu Beschwerden. Polizei und Ordnungskräfte haben jedoch nur begrenzte Möglichkeiten einzuschreiten. Öffentlicher Alkoholkonsum ist kein Vergehen und Platzverweise würden allenfalls das Problem verlagern. Aus Aachener Nachrichten, Juni 2013. Drittens, Bier und andere Drogen. Hier haben wir ja stellenweise Vernichtungskrieg gegen den Alkohol geführt mit einem Kumpel zusammen. Also haben wir ja wirklich 2 Flaschen Korn am Tag gesoffen, Kasten Bier, 2 Kästen Bier übers Wochenende waren ja gar nichts. Während Axel seine Exzesse aufzählt, rechne ich zusammen. Eine Flasche Korn kostet bei Aldi 5,30 Euro. Bier gibt es für 56 Cent den Liter. Eine Packung Tabak kostet 3,70 Euro. Bei 4 Litern Bier und 2 Flaschen Korn am Tag braucht Axel gut 16 Euro für eine durchschnittliche Sauftour. Das lässt sich erschnorren. Allerdings habe ich das Essen vergessen. Ich kenne viele Leute, die 2-3 Tage nichts essen, aber saufen. Und sich wundern, warum es denen so scheiße geht. Also, ja, da habe ich, manchmal sage ich dann auch, ja, tut mir leid, aber da habe ich dann auch kein Mitleid. Weil ich denen das oft genug gesagt habe, dann esst was. Auch wenn es schwerfällt. Wenn man zu viel säuft, ist der Magen voll, dann will man auch nichts essen. Dann kriegt man nichts runter, aber muss. Axels bester Kumpel hat sich auf diese Weise die Leber total kaputt gesoffen. Vor dem stand schon der Pfarrer zur letzten Ölung. Aber der Suff ist ja nur das eine. Etwas anderes sind die Aggressionen der anderen und dann die eigene Wehrlosigkeit. Was sind so unangenehme Geschichten, an die du dich erinnerst? Dass ich einmal ganz tierisch auf die Fresse gekriegt habe. Von? 4 Leuten. Das war wo? Unten im Zelt bei mir, nachts um 2:30. Also das ist so eine Geschichte. Du warst im Zelt und betrunken? Ja, klar. Sternhagelvoll. Wir sind gerade 2 oder so sind wir eingepennt. Also dein Kollege war am Zelt daneben? Ja, der war drüben und da habe ich erstmal 2 Tritte in die Fresse gekriegt, ein paar Mal mit der Faust in die Fresse und dann einen Schlagstock über den Schädel gekriegt. Ich habe geblutet wie Sau. Bist du nicht zum Arzt oder was? Nein. Ach Quatsch, Arzt. Mein Zelt war voller Blut, egal, ich habe nur rumgemotzt. Ich weiß nur, dass ich rumgemotzt habe, die soll mich in Ruhe ausbluten lassen und keine Ahnung. Ich würde sagen, in den allermeisten Fällen, nach meiner langjährigen Erfahrung, spielt das Alkoholproblem eine Riesenrolle. Beim richtigen Obdachlosen, die sind einfach alle, weil sie es sonst nicht aushalten, doch mehr oder weniger Alkoholiker. Pfarrer Heinrich Bielenfeld hat sich immer für die Obdachlosen eingesetzt und er hat sich deshalb mit vielen in seiner gutbürgerlichen Gemeinde angelegt. Der Bielenfeld füttert uns die Penner an und dann kotzen die uns die Kirche voll. So in dem Stil. Wobei, Viele wohlmeinende Menschen möchten denen auf der Straße ja gerne helfen. Aber den Pennern Geld geben, bloß damit die sich noch eine Flasche holen? Ja, stimmt, sie versaufen es, sagt Pfarrer Bielenfeld. Aus dem Dilemma kommt man nicht raus. Und was macht der Normalmensch mit seinen Einkünften? Ich bin inzwischen nach langen Jahren da anderer Meinung, warum sollen die nicht auch einen Teil dessen, was man ihnen gibt, auch in Alkohol umsetzen? Die harten Drogis sind, die leben anders, das sind nicht die richtigen Obdachlosen. Ich habe mit Heroinabhängigen auch schon im Knast nicht gut arbeiten können. Ich habe die, muss ich leider sagen, immer sehr verachtet. Die haben sich die Seele aus dem Leib gedrückt. Das finde ich schrecklich. Ich habe die auch mit unterstützt, aber ich habe mit denen nie, ich habe mit normalen Obdachlosen, habe ich ein anderes menschliches Ding. Pfarrer Heinrich Bielenfeld zieht für sich dieselbe Grenze wie die auf der Straße. Von den Junkies halten sich auch die normalen Penner fern, erzählen mir ein paar Punks. Auf dieser Seite der Straße betrinken wir uns und dort drüben hängen die rum, sagen sie. Kontakt gibt es keinen. Während ich von Ferne die Junkies beobachte, die eigentlich gar nicht betteln, sondern einfach nur irgendwie vegetieren und wahnsinnig müde und bleich und fertig aussehen und ein paar sind total weggetreten und andere total aufgedreht, stelle ich mir vor, dass ich erstmal 100 Euro zahlen muss, um sie überhaupt was fragen zu dürfen. Ich bilde mir ein, dass ich direkt eins auf die Nase bekäme und dass mein Mikrofon am Ende einer solchen Begegnung genauso verschwunden wäre wie mein Portemonnaie. Plötzlich fühle ich mich zu den immer fröhlichen Punks hingezogen und zu Leuten wie Manfred, der mir aus eigener Erfahrung direkt bei unserer ersten Begegnung gesteckt hat. Sobald irgendwie Heroin im Spiel ist, vertrau keinem, niemandem. Betteln ist eine Kunst, mit der viele Menschen ohne Alternative und unfreiwillig ihren Lebensunterhalt verdienen. Es ist wie eine moralische Waschmaschine. Man wird an die eigene Vergänglichkeit erinnert. Und das Geben eines Bettels ist eine Art Opferritual, mit dem verhindert werden soll, dass Armut einen selbst trifft. Der Rechtssoziologe und Armutsforscher Nikolaus Dimmel. Viertens, die Kunst zu betteln. Also wie ist das Prinzip hier? Also ihr wechselt euch immer ab mit dem Becher? Ja, das spielen wir heute so. Das machen wir nicht immer. Und wer ein 2-Euro-Stück kriegt, der muss tanzen. Der muss tanzen. Auf dem Bahnhofsvorplatz verwandeln Carsten und seine Freunde das Betteln in eine Performance. Es ist fast wie eine Party, bei der man nebenbei Geld verdient. Und sogar schneller als andere Bettler. Wenige Minuten dauert es, bis ein Euro im Becher liegt, der in diesem Fall ein rot leuchtendes Kehrblech ist. Der bunte Haufen aus autonomen Punkern und normalen Alkoholikern macht sich das Leben ein bisschen leichter, stachelt sich gegenseitig an, lacht und trinkt. Ab und zu kommen zwei blau gekleidete Jungs vom Ordnungsamt vorbei. Dann wird es deutlich ruhiger in der Gruppe, denn aktives Betteln ist verboten. Und das hier ist hyperaktives Betteln. Zwei junge, bunt gekleidete Mädchen finden die Aktion so toll, dass sie sich gerne einspannen lassen. In dem ganzen Durcheinander wuseln Hunde herum und kopulieren wahllos durch die Gegend. Das ist Live-Porno, ganz einfach. Müsste nur jemand für Eintritt zahlen, wenn die Hunde das vormachen. Was ich viel knuffiger finde, dass wir da zwei, ja, so ganz nette Mädels, oder, ja, keine Ahnung, Punker-Mädels, wie auch immer, bloß weil sie gefärbte Haare haben, ist so eine Sache. Aber zwei liebe Mädels, die haben erstmal was gespendet für die Punker-Hochzeit. Und die versuchen das jetzt echt damit zu helfen. Also das ist, ich muss dir mal sagen, die dürfen nicht so aggressiv schnorren. Die Leute kriegen schon Angst. Guck mal, der kommt zurück. Der kommt zurück, Süße. Der junge Mann. Rudi ist jung und ratig. Wenn es hier einen Chef gäbe, er könnte es sein. Er sammelt das gemeinsam erschnorte Geld und teilt es später unter den Beteiligten aus. Seine Devise? Die Leute ansprechen, aber immer freundlich bleiben. Das macht er von morgens 10 bis abends 8. Und immer einen flotten Spruch auf den Lippen. Wer ihm sagt, er solle doch gefälligst richtig arbeiten, bekommt die Antwort prompt. Das hier sei richtige, harte Arbeit. heute sogar für einen guten Zweck. Ja, musst du jetzt auch wissen, wir haben gesagt, 50% von dem, was wir einnehmen, ist für morgen für den Junggesellenabschied. Ob du deine 33% trotzdem haben möchtest, kannst du trotzdem machen. Ich weiß ja nicht, wie das aussieht. Weil ich sammle für morgen. Ja, dann sammeln wir alle für morgen. Und wann findet der denn morgen statt? Der findet um 15 Uhr hier statt, den veranstalte ich ja. Okay. Ich hab das ja für, ich bin auch morgen wieder im Schottenrock da. Okay, aber sage ich dir auch voraus, ne, du musst dann auch unalkoholische Getränke holen für mich. Ne? Er trinkt nämlich keinen Alkohol. Kaffee und Kuchen sind da. Okay. Carsten ist auf Alkoholentzug. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er es in diesem Umfeld schafft, trocken zu bleiben. Ich kann auch nicht beurteilen, wie es um die Solidarität hier wirklich bestellt ist. Rudi ist ja offenbar einer, der sein Bettelschicksal selbst gewählt hat. Mit der alten Punk-Attitüde, die auf die Normen der Gesellschaft pfeift und sich bewusst für diese Art zu leben entschieden hat. Aber wie lange schafft er es, die anderen mitzuziehen, die weniger Selbstvertrauen und mehr Alkohol im Blut haben? Wann macht der Stoff das eigene Selbstbewusstsein kaputt? Wann wird der Punk zur gescheiterten Existenz? Ich brauche mich ja nur umzudrehen, um zu merken, dass Betteln als performativer Akt mit hoher sozialer Kompetenz, wie die Soziologen vielleicht sagen würden, als Schauspiel, das man sich ohne schlechtes Gewissen ansehen kann, nicht die Regel ist. Es ist das lachende Gesicht gesellschaftlicher Ab- und Ausgrenzungsprozesse. Also, ich drehe mich um und sehe in das Gesicht von Gisela. Zähne hat Gisela nicht mehr viele. Ihr Mund ist eingefallen. Deshalb sieht sie viel älter aus, als sie in Wirklichkeit sein dürfte. Zusammengesunken sitzt sie da, ein Häufchen Elend. Sie guckt wahnsinnig missmutig. Ihre minimale Mimik und ihre ganze Körpersprache machen deutlich, hier gibt es nichts, aber auch gar nichts zu beschönigen. Immer das Gleiche. Muss ich immer noch ihr Platz suchen zum Schlafen und alles drum und dran. Aber das heißt, heute Morgen bist du aufgewacht und hast nichts zu essen gehabt oder habt ihr ein bisschen was gefrühstückt? Ich hab nichts gehabt. Ich habe gestern 2,50 Euro gemacht, heute noch gar nichts. Inzwischen ist es fast 18 Uhr. Während die Punker von nebenan die Euro-Stücke im Minutentakt einsacken, hat Gisela weder einen Cent noch etwas zu essen bekommen. Ein junger Mann steckt ihr eine kleine Chips-Tüte zu. Sie reißt die Tüte auf und stopft sich die Chips in den Mund. Es ist ja nur eine Handvoll. Ich gehe zum nächsten Bäcker und besorge ein paar Brötchen. Auch die sind direkt weg. Danach rafft sich Gisela noch zu ein paar Worten auf. So Unterkünfte gibt es ja auch, aber das ist auch blöd. Die sind auch öde, oder? Ja, die gibt bloß zwei Unterkünfte für Frauen. Die eine geht bloß 3 Tage, Elisabeth Freihaus, und die andere 4 Wochen. Ja, da gehe ich aber nicht rein. Hast du auch schon gemacht, wahrscheinlich? Vor 2 Jahren, im April, ja. Ja, und wie war das? Nichts für mich. Weil? Erstens mal sind es kein Einzelzimmer, es sind 2 Bettzimmer, 3 Bettzimmer. Das ist ja mal nichts für mich. Und du hast schon kontrolliert werden mit allen drum und dran, dass man alles ausräumen muss, das ist ja mal gar nichts für mich. Bin ich so wie die anderen hier. Nicht so kaputt, nicht so verdorben. Manchmal kommen Männer und wollen Sex. Das würde ich aber nie machen. Für kein Geld der Welt. Ich sitze nicht mehr lang hier, ganz bestimmt nicht. Ich brauche nur genug Geld, um den Anwalt zu bezahlen. Und der da, siehst du den kleinen Dicken? Das ist so einer. Der kommt und tut ganz freundlich. Aber am Ende denkt er nur, ich bin freiwillig. So wie die eine Mitarbeiterin aus dem Frauenhaus. Die wollte mir an die Wäsche. Bei der Polizei haben sie mir auch nicht geglaubt. Der eine hat immer nur auf meinen Busen gestarrt. Aber am schlimmsten war der Vermieter. Die ganze Wohnung war verseucht. Schimmelpilze, Asbest, alles. Und als ich dann keine Miete mehr gezahlt habe, hat er mich rausgeschmissen. Mit so einem Security-Typen direkt. Das Schwein. Die ältere Frau da, die vor dem Bäckerladen, die ist immer sehr nett. Aber sie glaubt mir nicht, dass ich wirklich zum Anwalt gehe. Die denkt, ich habe Angst. Habe ich aber nicht. Glaubst du, dass ich mit meinen Klagen durchkomme? Klagen gegen Gott und die Welt. Kein Wunder, dass Melanie nicht ins Mikrofon sprechen möchte. Wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was sie erzählt, gibt es viele Menschen, die ihr was wollen. Mir fällt es schwer, das alles zu glauben Eigentlich glaube ich inzwischen gar nichts mehr. Immer wenn ich nachfrage, weicht sie aus. Aber meistens komme ich ja gar nicht dazu, nachzufragen. Sie redet wirklich viel. Irgendwann stehe ich einfach auf, um zu sehen, ob sie es überhaupt merkt. Aber die Reaktion kommt sofort. Hey, wo willst denn du hin? Bleib sitzen. Mir macht das nichts, hier zu sitzen. Mich kennt hier ja keiner. Ich habe ja extra die Stadt gewechselt. Hier habe ich meine Ruhe. Und es gibt freundliche Menschen. Ein älterer Herr bringt mir dreimal die Woche was zu essen. Gutes Essen. Der freut sich jedes Mal über meine schöne Kaffeetasse. Da tut er gerne was rein, sagt er. Und da kommen schnell 40, 50 Euro zusammen. Eigentlich habe ich alles, was ich brauche. Hamburgs Innenstadt gilt bei der Almosenmafia als lukratives Revier. Mit immer wieder neuen Tricks versucht sie, City-Besuchern das Geld aus der Tasche zu ziehen. Mal sind es Rosenbettler, mal Elendsbettler, mal wird es mit der Mitleidsmasche versucht. Einer der Bettler berichtet, seit dem Wegfall der Visumspflicht kommen wir problemlos von Rumänien nach Deutschland. Uns wird ein gut bezahlter Job versprochen, doch dann müssen wir dort betteln. Man droht sonst unseren Familien in der Heimat etwas anzutun. Warum macht die Polizei nichts? Bild-Zeitung, 24. Juni 2013. Fünftens, die Zigeuner kommen. Der junge Mann, der bei uns immer vorm Supermarkt steht, hält den Pappbecher noch etwas höher, wenn ich ihn anspreche. Er ist regelmäßig dort. Die Leute haben sich schon an ihn gewöhnt. Sie umkurven ihn. Aber er stellt sich ihnen immer ein bisschen in den Weg. Das kann nerven. Oder habe ich doch ein schlechtes Gewissen? Bin ich etwa genervt, weil er Zigeuner ist? Da ist es doch einfacher, 50 Cent zu geben. Er freut sich und ich habe meine Ruhe. Das genau ist natürlich sein Trick, dass man ihm nicht aus dem Weg gehen kann. Und wenn ich darüber nachdenke, bin ich schon wieder genervt. Aber die meisten anderen Roma sitzen ja nur stumm in der Ecke. Meinem Blick begegnen sie mit einer flehenden Erwiderung oder einer ausgestreckten Hand. Eine Ausnahme in diesem stillen Treiben ist eine dicke Frau mit Kopftuch, deren Gesang weit durch die Fußgängerzone schallt. Ein Klagelied, ein Gebet. Als ich mich zu ihr setze, zeigt sie mir als erstes ihre Halstabletten. Die Stimme macht heute nicht richtig mit. Und ihre, wie viele Kinder haben Sie? 8 Kinder? Kinder, 8. Ja? 8 Kinder, ja. Und die sind alle in Rumänien? Rumänisch. Alles Rumänisch. Ja. Aber die sind hier oder in Rumänien? Nichts ist in Germania. Nicht in Deutschland? Nichts. Ja, okay. Kinder Rumänisch, Kinder Probleme. Kinder, 3 Probleme, Kinder, Chio, keine zusammen, Mosch, kaputt, tot, Manu, tot, kaputt, Mann, keine Mann. So versuchen wir uns mit Händen und Füßen zu verständigen. Ich beschließe es beim nächsten Mal wieder zu probieren, vielleicht sogar einen Dolmetscher mitzubringen. Aber es gibt kein nächstes Mal. So oft ich nach der Frau Ausschau halte, sie ist verschwunden. Die Zigeuner? Was soll mit denen sein? Wir kennen die nicht. Die reden ja nicht. Außerdem mag die auch keiner. Aber mich haben sie noch nicht beklaut. Ich glaube ja auch nicht, dass sie so viel kriegen wie ich mit meiner schönen Tasse. Die Musik ist okay. Obwohl, die geht mir manchmal auch auf die Nerven. Wo kommen die eigentlich her? Melanie meint Konstantin, Dikan und Janko. Musiker aus Serbien und Rumänien. Wir sind Musiker, sagen sie, keine Bettler. Wir tun ja etwas für unser Geld. Also bitte ich Sie, für meine Geschichten von der Straße ein paar passende Stücke zum Besten zu geben. Sie spielen natürlich auch Djelem Djelem. Das Lied kommt aus Serbien und ist die Hymne der Roma. Kommt mit mir, Roma aus der ganzen Welt. Für uns sind die Straßen da. Die Zeit ist gekommen, erhebt euch, Roma. Uns wachsen Flügel, wenn wir handeln. Oh, Warum haben so viele obdachlose Bettler Hunde? Zumindest in Berlin sieht man oft in Fußgängerzonen Bettler jeglichen Alters, die einen Hund bei sich haben. Ist das nun die wahre Tierliebe oder wollen sie nur auf die Tränendrüse drücken? Hilfreichste Antwort? Weil sie einsam sind und einen guten Freund brauchen. Die gehen auch wahnsinnig liebevoll mit ihren Tieren um. Die Hunde sehen immer besser ernährt aus als ihre Herrchen. Aus www.gutefrage.net. Sechstens, Beziehungen auf der Straße. Ich habe mir nie etwas zu Herzen genommen, doch jetzt habe ich eine neue Liebe bekommen. Ich weiß nichts damit anzufangen, aber ich habe diesen Fehler begangen. Ich bezeichne es als Fehler, weil ich getreten werde mit Füßen von ihr. Nicht geachtet, meine Empfindung, die ich empfinde für sie, jetzt und hier. Ja, ich kann meinen Empfindungen irgendwie gerade keinerlei Hoffnung bieten. Außer ich werde meiner geistigen Absicht Rückhalt gebieten. Ferdinand, dunkle Augen, wuschelige Haare, Nietenband um den Hals, dichtet spontan für seine Angebetete. Die sitzt in der anderen Ecke und hört erstaunt zu. Eine auffällige Erscheinung ist die junge Frau, die sich als Hans Heinrich vorstellt. Ihre Rastermähne ist zu einem wilden Turban aufgebaut, der irgendwie von einem Tuch zusammengehalten wird. Sie trägt schwarz. Ihre Augen sind fast genauso dunkel. Schwarz sind auch ihre nackten Füße und ihre Hände, vor Dreck. Sie gibt sich alle Mühe, ihre Schönheit zu verbergen. In ihrer unbequemen Haltung bewegt sie sich kaum. Vor ihr steht eine große Flasche billigen Rotweins. Trotzdem könnte sich hier eine kleine oder große Liebe anbahnen. Wie ist es sonst mit so Freund? Gibt es Freundschaften? Nee. Kam relativ schnell und relativ klar, ja. Warum nicht? Es gibt Kollegen, Kumpels und hast nicht gesehen. Aber Freundschaft? Nee, definiere ich anders als das, was auf der Straße ist. Also da gibt es so einen berühmten Ausspruch, so einen Spannmann. Was? Spannmann? Spannmann. Das ist eigentlich jemand, wo du einspannst. Irgendjemand hat dann plötzlich die Hierarchie in dieser ganzen Scheiße. Und ja, da ist mindestens dann eine Person dabei, wo total runtergedrückt wird. Macht doch keinen Spaß. Einer fühlt sich beschützt durch den anderen und eben einer hat die Macht. Und das war es dann eigentlich schon. Da ist niemals Freundschaft. Ich kenne ja so viele Polen hier. Finde die in Ordnung. Also wirklich, ich hab die gerne. Es ist einfach nur eine Clique und du siehst fünf Leute, zwei sind direkt dabei, wo du einen sortieren kannst. So, die machen eigentlich alles für die anderen. Die setzen sich hin und betteln oder die besorgen das Futter oder was heißt das genau? Also ganz einfach, die ganz unten, die würden betteln. Okay. Niemals andersrum. Aber dafür hast du dann plötzlich so einen kleinen Kleiderschrank hinter dir stehen, falls irgendwas anderes abläuft. Okay, also da geht es auch ganz banal um körperliche Stärke? Ja, sicher. Manfreds Blick auf die Hierarchie der Straße ist nüchtern. Offensichtlich fehlt ihm jemand, der ihm auf Augenhöhe begegnet, der sich ein vergleichbares Reflexionsvermögen noch nicht weggesoffen hat. Bei seinen Kumpels gilt er als Intellektueller, als Linksradikaler noch dazu. Schließlich hat er in seinem früheren Leben ja sogar mal einen Betriebsrat gegründet und sich damit bei seinen Arbeitgebern unbeliebt gemacht. Und die Liebe? Eine Frau muss beschützt werden, hä? Hast du nicht mal das Gefühl? Ja, in welcher Form beschützt? Eigentlich entweder wirst du in eine Schiene reingedrängt oder du hast wirklich einen festen Freund, was ich einer Frau dann wirklich auch dabei wünsche. Aber sonst, freiwillig. Mhm. Ja, definitiv. Und wie haben die Frauen das gemacht, die du kennst? Ach, gut. Bei Wiebke, wie gesagt, über ein anderthalbes Jahr zusammen. Die wusste aber auch selbst, was sie braucht. Das hat nicht mit so einer sorgt für den anderen zu tun. Es war einfach nur zwei blöde Leute mit dem gleichen Gedanken passt. Hat gepasst. Ja. Warum ging es auseinander? Man steht irgendwann mal vor einer Frau und sagt zu ihr, so, es ist hier saukalt, es ist dreckig, es ist egal. Und wenn du jetzt nicht sofort in eine Notunterkunft für Frauen gehst, dann prügle ich dich ins Frauenhaus. Weil es dir so schlecht ging? Weil es ihr schlecht ging, auf definitiv. Der ging es schlecht. Ich will aber mit dir. Willst du, das ist ja das Schlimmste, dass du einer Frau irgendwann wirklich wehtust, obwohl du es eigentlich gut mit ihr meinst. Hast du den Kontakt mit anderen Obdachlosen? Ach nee, eigentlich selten. Weil es ist halt so, die meisten Leute, die trinken auch, wenn die auf der Straße leben. Und das ist nicht so meine Welt. Das ist ab und zu, ja, so zwei habe ich. Die haben jetzt allerdings seit Januar auch eine Wohnung. Die kommen ab und zu mal vorbei. Die waren vorher auf der Straße. Und das, aber sonst halte ich mich so ein bisschen fern. Unter anderem wegen des Alkohols oder... Was hält dich fern davon? Ja, es wird auch viel geklaut. Weil die Leute, die kommen eben mit ihrem Geld, wenn die saufen, kommen die eben mit dem Geld nicht hin. Also klauen die alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Das wird dann irgendwie für einen Fünfer verkauft und damit wieder der nächste Flachmann rankommt. Ne? Anselm unter der Brücke, ein Einzelgänger. Er sucht keine Freunde, keine Liebe, sagt er. Die alten Kontakte, insbesondere die zu Verwandten, Eltern oder Geschwistern, hat er schon vor langer Zeit abgebrochen. Das habe ich von fast allen gehört, dass sie die Verbindung zur Familie abgebrochen haben. Trotzdem sind Kontakte wichtig, auch für Anselm. Ja, ich habe jetzt natürlich den großen Vorteil, dass ich hier dieses Ehepaar habe, die mir jeden Tag mein Essen bringen, Mittagessen. Das ist natürlich eine ganze Menge, die man da sparen kann, ne? Eingeladen haben ihn diese Leute aber nie. Macht auch nichts, sagt Anselm. Er ist dankbar über das regelmäßige Essen und den Plausch. Und ist froh, dass die meisten anderen Leute einfach nur an ihm vorbeiziehen. Wenn ich ehrlich bin, ist mir das eigentlich auch ganz lieb. Weil es sind so viele Leute, die einen nur vollquatschen. Und so ein Mist. Und so ein Mist. Mein Gott. Nach einer Untersuchung der Sheffield-Universität haben Obdachlose in Europa eine Lebenserwartung, die 30 Jahre unter dem Durchschnitt liegt. Nach der Studie Obdachlosigkeit, der stille Tod, führten der Stress, auf der Straße zu leben, sowie Alkohol- und Drogenmissbrauch zu einer Lebenserwartung von 47 Jahren bei Männern und 43 Jahren bei Frauen. Obdachlose seien nur selten in ärztlicher Behandlung und würden kaum Medikamente gegen ihre Krankheiten nehmen, heißt es in der Studie weiter. Oft führten Krankheiten zum Tode, die eigentlich leicht behandelbar wären. Aus The Guardian, 2011. Zu guter Letzt... Perspektiven. Was ist passiert? Er hat sich zwei Flaschen Korn eben genommen und eben, ja, hat gemeint, ist er nicht kalt und ist dann nachts erfroren. Einfach Risse. War jetzt in den letzten Wochen, als nachts ja auch noch unter 0 Grad war? Ja, es war so, vor 3 Wochen muss das gewesen sein. Und sonst war er auch mal hier? Ja. Kollege jeden, quasi? Jeden Mittwoch. Wie gesagt, ich weiß sogar, wo der seinen Schlafplatz hatte und egal. Das hat er jetzt hinter sich. Und wie alt war er? 42, ja. Geht das, doch. Ist das so, könnte dir das auch passieren? Nö. Weil so du dumm bin ich nicht. Okay. Aber wenn man kalt kriegt, man steht auf. Das, wie gesagt, wenn du dich so narkotisiert hast, das kriegst du ja eh nicht mehr mit. Also so gesehen auch gar kein schlechter Tod, oder wie ist das? Gibt's einen guten Tod? Manfred würde also nicht erfrieren. Aber dem Tod hat er ins Gesicht gesehen. Damals, als er sich am Tag von 2 Flaschen Apfelkorn und mehreren Schüssen Schore, Heroin ernährt hat. Dann hat er von einem auf den anderen Tag die Finger von allen Drogen gelassen und die Stadt gewechselt. Von Maßnahmen wie Therapie statt Strafe hält Manfred dementsprechend gar nichts. Nur wer es wirklich selber will, kann es schaffen. Kleidung kriegt man in jeder Großstadt. Ist schon mal gesichert. Es gibt in jeder Großstadt so viele Stellen, wo man Essen bekommt. So, Kleidung, Essen. Ich weiß, wie ich schlafe. Was braucht ein Mensch eigentlich mehr? Also es gibt, ja, was braucht man definitiv mehr? Manfred hat weder Ausweis noch Wohnung. So etwas interessiert ihn nicht, sagt er. Nachts sucht er sich ein ruhiges Plätzchen am Rande der Stadt. Das Betteln hat er schon lange aufgegeben. Dafür verdient er sich mit kleinen Jobs seinen Lebensunterhalt. Er ist ein berufstätiger Obdachloser, der niemandem zur Last fällt. Sein soziales Netz spinnt sich um eine Kirchengemeinde. Dort gilt er als vertrauenswürdige Person, die alle Arbeiten gewissenhaft erledigt. Seit ich auf der Straße bin, habe ich keinen Arzt mehr gesehen. Über 20 Jahren nicht mehr. Und auch nicht das Bedürfnis, also auch nicht irgendwas gehabt, wo du dachtest. Also das Schlimmste, was ich mal habe, ist meine Erkältung. Sagt Anselm, der einstige Soldat unter der Brücke. So wie Manfred hat er es tatsächlich geschafft, sich in diese Existenz einzurichten. In einer Nische, einem Schattendasein. Da Anselm keinen Alkohol trinkt, wird er es vermutlich noch lange unter der Brücke aushalten. Was ist das für ein Leben? Ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, ist es eigentlich langweilig. Naja, es passiert wenig. Ja, das ist, ja, ist eigentlich langweilig. Welche Perspektive Melanie hat, kann ich nicht sagen. Irgendwann war sie einfach nicht mehr da. Die Leute in der Sparkasse, vor der sie immer saß, haben auch keine Ahnung. Ja, die mit der Tasse. Ein bisschen komisch sei sie ja schon gewesen. Hatte die eigentlich eine Wohnung? Fragt eine Frau. Und die andere murmelt was von geschlossener Anstalt. Ein Tropfen und dann ist es vorbei eigentlich, ne? Ja, gut. Das sagen die alle, ja. Ob das nun wirklich so ist, wenn ich jetzt ein Bier saufen würde, ob es so ist, ob ich dann wieder anfange, weiß ich nicht. Aber ich will es auch gar nicht erst austesten. Ja. Also von daher kann ich nicht sagen, das stimmt. Ich fange einfach nicht an. Also es ist mein Vorsatz, nicht anzufangen. Garantieren oder Wetten abschließen werde ich nicht drauf. Ich kenne mich. Ich brauche nur irgendwas wieder schief laufen oder ich fresse mir wieder sämtliche Probleme rein. Darf ich vielleicht wieder? Axel hat den Weg ins normale Leben zurückgeschafft. Erst hat er auf den Schnaps verzichtet, weil ihm die ständige Kotzerei auf die Nerven ging. Dann hatte er gar keinen Bock mehr auf Alkohol und darauf, jeden Morgen um 9:30 schon besoffen zu sein. Pfarrer Heinrich Bielenfeld hat ihm dabei geholfen, eine Langzeittherapie zu machen. Seit 5 Jahren trinkt er nicht mehr. Er hat eine Wohnung und eine Arbeit. Ja, mit 99 will ich noch den Kilimanjaro hoch. Jetzt ist 100 doch schon eine Sache, die sich lohnt. Weil hätte ich doch niemals mit der Sauferei nicht gedacht, dass ich überhaupt die 50 erreiche. Also nicht mit der Sauferei. Vor allen Dingen, weil ich ja immer mit dem Fahrrad unterwegs bin, auch wenn ich besoffen war. Unter Null. Leben auf der Straße. Sie hörten ein Feature von Jan Tengeler. Es sprachen Edda Fischer, Hendrik Stickan, Marion Meinker und der Autor. Musik Konstantin Petrescu, Dikan Kostic und Janko Tadic. Ton und Technik Michael Morawitz und Anne Bartel. Regie Jan Tengeler. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013.